ist reif und wir torkeln ins Bett. Etwas kuscheln und ein bisschen mehr wäre nett. Der Blutstau in meiner Hose ist echt fett. Ich hol noch was zu trinken, unterdessen schläft sie ein. So ein geiler Buddy, oh, ist das gemein. Ich brauch dich nicht, du Schlampe, das kann ich auch allein. Und ich, Moment mal. Ihr glaubt doch nicht wirklich, ich oute mich hier als Wichser. Ich rede mit mir selbst.